Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News forderte die Delegation der friedlichen USA-Bürger für den Widerruf der Saatstationierung am 25. Juli auf einer Pressekonferenz in Seoul die US-Administration und die südkoreanische Regierung zum Stopp der Saatstationierung und der gemeinsamen Militärübungen in Südkorea auf. Auf der Pressekonferenz wurde eine Erklärung verlesen, die von mehr als 80 Organisationen und über 280 Persönlichkeiten der USA unterzeichnet wurde. In der Erklärung wurde hervorgehoben, das Hauptziel der Saatstationierung in Südkorea sei es, das Raketensystem Chinas zu überwachen. Um die Atomfrage Nordkoreas zu lösen, sollen die USA nicht das Raketenabwehrsystem Saat stationieren, sondern mit den gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea und dem Wettrüsten aufhören.